Blut auf Holz. Kriminalhörspiel von Jean-Michel Räber. Beginnen wir mit Bronski. Bronski ist Inhaber einer Werbeagentur. Er ist um die 60, leicht übergewichtig, kein Sport, zu viel Alkohol. Bronski geht es schlecht. Die Krise. Keine Einnahmen, keine Rücklagen. Und doch, the future is now. Um in seinem, wir geben es zu, nicht besonders originellen Werbetexter-Jargon zu bleiben. Bronski ist Jäger und nicht Reh, wie er gerne betont. Auf seinem Tisch Bürokram, ein Lottoschein und eine abstrakte Skulptur. Zwei ineinander verwobene Holzteile, zwei, naja, abstrakt eben. Etwa 25 cm hoch, Holz. Ihr Ursprung? Wir wissen es nicht. Bronski weiß es und er hat Großes vor mit ihr. Nur was? Ihm gegenüber sitzt Kai Altmann, um die 40, keine besonderen Merkmale. Die Krise, Herr Altmann, die Krise. Ja. Nehmen Sie es als Chance. Ja. Mal was Verrücktes. Fallschirmspringen oder auf ein 4000 oder Tiefseetauchen oder einfach aus sich raus. Ja. Wie geht es? Luise. Genau, schreibt sie immer noch? Ja. Wie hieß ihr letzter Roman? Irgendwas mit Hoffnung und Liebe oder Pferde? Moment. Bronski, ja? Ja, komm. So, also. Bronski steht auf, sagt noch. Was Verrücktes, Herr Altmann. Er zwinkert Kai zu und geht ins Nebenzimmer. Mein Name ist Kai. Kai Altmann. Ich stehe in Bronskis Büro, also eigentlich sitze ich inzwischen, denn ich wurde eben gefeuert. Nach 20 Jahren. Die Krise. Gestern Abend haben wir noch meinen 40. gefeiert. Beim Thai. Ich Chicken Curry, Luise irgendwas Vegetarisches mit Kokosmilch. Wir haben angestoßen, uns zugeprostet. Ich wollte was sagen, aber mir ist nichts eingefallen. Da hat sie meine Hand genommen, sie leicht gedrückt, gelächelt. Dann haben wir weitergegessen. Nach 20 Jahren Ehe ist doch das meiste gesagt, oder nicht? Wir haben einen Kredit aufgenommen. Eigene vier Wände. Kai schaut auf die Skulptur, die auf dem Tisch steht. Bin ich jetzt völlig verrückt? Arbeitet das Holz? Nein, denkt er. Ist bestimmt Bronskis Stuhl. Muss geölt werden. Und wie von Geisterhand geführt, streckt er seine Hand nach der Skulptur aus, packt sie und verlässt das mysteriöse Objekt in den Händen das Zimmer. Er hört noch eine Stimme, seine Stimme sagen: Was Verrücktes? Läuft aus dem Zimmer an Bronski vorbei, der seine Sekretärin anbrüllt: Das ist mir scheißegal, in 3 Wochen bin ich weg. Was er meint mit in 3 Wochen bin ich weg, wissen wir nicht. Kai verlässt das Büro, geht schnellen Schrittes Richtung Hauptbahnhof. Am Haupteingang vorbei, tanzt ein paar verwegene Schritte, läuft einem Marathonläufer gleich, er, der keinen Sport treibt und trotzdem eine ganz ansehnliche Figur hat. Was übrigens Luise, seine Frau, als überaus ungerecht empfindet. Wo sie doch. Aber zu ihr kommen wir später. Denn Kai hat eben vor einem Schaufenster angehalten. Er macht ein paar kurze, schnelle Schritte auf der Stelle, schreit 3-mal. Ja! Ja! Ja! Ja! Aha, 4-mal, schaut in das Schaufenster einer Kunstgalerie und da sieht er... Mich, Rosa Richter. Ich arbeite hier und... Nein, er sieht nicht Rosa, sondern Bilder. Farbkleckse. Schwarz-weiße Streifen, Metall umrahmt. Eine junge Frau in einem rosa Bikini, die im knallgelben Wasser steht. Ein blutender Hund in einer Pfütze neben einem umgekippten Müllcontainer. Diverse Skulpturen. Was ihn verstört, sind die Preisschilder. 3.000 für die Streifen? 4.750 für die Kleckse? 5.000 für einen verbeulten Benzinkanister? Er will weitergehen, doch jetzt sieht er... mich, Rosa Richter. Ich arbeite hier in der Galerie Neumeier und draußen steht ein attraktiver Mann, der seine Nase gegen die Fensterscheibe. Also wirklich, er schneidet Grimassen. Oh, ich nähere mich der Scheibe und schneide ebenfalls. Was ist in mich? Stopp. Ich mache ihm ein Zeichen, er soll weitergehen. Er rührt sich nicht. Ich gehe zu meinem Schreibtisch, setze mich und tue so, als würde ich im Jeff Koons-Katalog blättern. Ist es die pure Neugierde, einen Schritt weiter zu gehen als den er schon gegangen ist, die ihn veranlasst, völlig verschwitzt die Galerie zu betreten? Wir staunen, wie er nach einer kurzen Begrüßung die Skulptur auf den Tisch knallt und der jungen Angestellten sagt: Paarlaufen 2. Aha. Und warum 2, Herr? So, Sovrino. Micha. Wie um sich selbst zu überzeugen, dass er von nun an nicht mehr der ist, für den er sich immer gehalten hat, wiederholt Kai: Micha Sovrino. Meine Eltern kommen ursprünglich aus Georgien. Oh. Und? Was? 2? Bitte? Sie haben gesagt, die Skulptur habe den Titel Paarlaufen 2. Ah, natürlich. 2, obwohl aus einem Stück Holz. Stark. Und Sie wollen sie... Aber ich habe noch nie von Ihnen... Aber ich kann nicht einfach so eine Skulptur... Ich bin hier nicht... Rosa unterbricht sich, denn sie hat sich eben selber sprechen hören. Aber ich habe noch nie von Ihnen... Aber ich kann nicht einfach so eine Skulptur... Ich bin hier nicht. Es sind Sätze, die ihr Therapeut ihr eigentlich untersagt hat. Sie hat die Tür zugemacht, statt sie zu öffnen, wie Herr Schluchter immer wiederholt. Doch was macht Kai? Er schaut sie an. Der Blick. Sie gefällt mir. Wirklich. Sehr sogar. Aber es geht nicht, ich kann nicht einfach... Wie auf Kommando greifen beide nach der Skulptur. Ihre Hände berühren sich, fragende Blicke. Haben Sie das auch gehört? Micha hört gar nichts außer seine Gedanken. Natürlich wäre er eigentlich einer kurzen Episode mit erotischen Begleiterscheinungen nicht abgeneigt. Aber eigentlich ist er geschäftlich hier. Und er hört sich sagen... 2000 Euro, ich kann auch gehen. Selbstverständlich kann er nicht gehen. Ihre Hände, ihr Atem, ihr Parfum. Rosa weiß ebenfalls nicht, wie ihr geschieht. Hat sie eben den Mann ihres Lebens verprellt? Ist sie dabei, den nächsten Jeff Koons zur Konkurrenz zu schicken? Sie öffnet die Kasse. Da. 2000 Euro. Oh, danke. Wiedersehen, Frau... Rosa. Micha? Micha, ja. Kai Micha verlässt den Laden mit 2000 Euro. Und während Rosa sich hinsetzen muss, schreit er außer Hörweite 3-mal. Yes! Yes! Yes! Yes! Aha, 4-mal. Er hat sein neues Ich in seine virtuelle Aktentasche gepackt und fährt mit der S-Bahn nach Hause. Natürlich überlegt er, wie er seiner Frau Luise gegenübertreten soll. Hallo, Schatz. Hi, Sweetheart. Oder... Hola, Muchacha. Und wer genau ist dieser Micha Sovrino? Wie geht er? Wie spricht er? Wie putzt er sich die Zähne? Wofür brennst du, Micha? Der letzte Satz ist ihm etwas zu laut herausgerutscht. Doch die verstörten Blicke der Mitreisenden lassen ihn kalt. Was die denken, kümmert Micha Sovrino einen Scheiß. Einen Scheiß kümmert mich das. Einen Scheiß! Ortswechsel. Kai und Luise leben in einer 4-Zimmer-Wohnung im 3. Stock einer Neubausiedlung. Luise ist älter als Kai. Und zwar nicht unwesentlich. Ja und? Mich hat es nie gestört. Und ja, ich schreibe Romane über Pferde und Hoffnung, wie Bronski vorhin süffisant erwähnte. Mit Leidenschaft. Im Gegensatz zu meinem Mann. Oh! Da kommt er. Halli, hallo, hey, hi, hey. Kai, ist alles in Ordnung? Sweetheart. Du bist so früh heute. Ich habe soeben einer Galerie meine erste Skulptur verkauft. Okay. Die heißt Paarlaufen 2, also die Skulptur. 2000 Euro. Ja, ja, da guckst du. Ich habe auch gestaunt, aber Luise, der Kunstmarkt, das ist, da blickt keiner mehr durch. Ich trage das schon lange in mir, weißt du, dieses Bedürfnis, etwas Großes, etwas Besonderes, etwas Verrücktes. Die Krise ist ja auch eine Chance. Luise, ich spüre sowas wie ein Frühling in mir erwachen. Luise, die ihn die ganze Zeit fassungslos angeschaut hat, lacht, verschluckt sich, läuft in die Küche, trinkt aus dem tropfenden Wasserhahn, den Kai seit Wochen verspricht zu reparieren. Dann füllt sie ein Glas. Er spürt einen Frühling. Ja, wenn bei Männern der Frühling im Herbst erwacht, kann die Ehefrau für immer in Winterschlaf versinken. Das ist ein Zitat aus Perlen in Avignon. Ihr dritter Roman. Ihr Verleger hat die Passage allerdings gestrichen. Die Ironie würden ihre Leserinnen nicht verstehen. Nicht unsere Zielgruppe. Sie stellt das Glas etwas zu heftig auf die marmorne Arbeitsplatte. Sie eilt, eine Hänsel- und Gretelsche Blutspur hinterlassend, zurück ins Wohnzimmer. Dein Frühling! Was? Seit wann kennst du sie? Wen? Ich rieche es, Kai. Das Parfum. Du blutest. Ich hab dich was gefragt. Ich hol ein Pflaster. Findest du es nicht merkwürdig, dass eine Frau nach 20 Jahren plötzlich erfährt, ihr Mann ist Josef Beuys? Ja, lass zum Teil. Ich hab dich was gefragt. Luise, ich will einfach mal richtig dreckige Hände, ja? Und dass du etwas Bedeutendes. Etwas Bedeutendes? Kai, Liebe, Hoffnung, Natur. Ist das unbedeutend? Meine Geschichten bringen Licht in das farblose Leben meiner Leserinnen. Wann hast denn du in deiner... Au! Ja. Wann hast denn du in deiner beschissenen Werbeagentur einen Brief bekommen mit Danke, dass Sie uns Ihre Diätmargarine empfohlen haben. Seitdem schaue ich jeden Morgen voller Zuversicht in den Tag hinein. Deshalb werde ich bei Bronski aufhören. Morgens ins Atelier, nachmittags. Was Verrücktes, Luise. Was Verrücktes? Trag den Müll raus. Ich gehe mal Zigaretten holen. Dabei raucht er gar nicht. Frage. Wie viel Wahrheit verträgt eine fast 20 Jahre alte Beziehung? Ist eine gut gekleidete Lüge nicht besser als die nackte Wahrheit? Welche Verfehlung Kais wirkt am schwersten? Eine vermutlich wertlose Skulptur entwenden? Das Diebesgut verkaufen? Seiner Frau sagen, er habe sie selber geschnitzt? Seiner Frau seinen Rausschmiss verschweigen? Apropos Rausschmiss, haben wir da jemanden vergessen? Ja, mich, Bronski. Nein, wir haben ihn nicht vergessen. Wir haben uns nur entschlossen, seine unbeherrschte Reaktion auf den Diebstahl nicht wiederzugeben. Ihr seid wirklich solche, habe ich noch nie gesehen. Deshalb überspringen wir die Passage und hören ihm zu, wie eine Flasche Kentucky Straight Bourbon öffnet. Kai Altmann. So, so. So. Er steht auf und verlässt wortlos sein Büro. Gerne würden wir in seinen olivgrünen Ford Mustang Coupé aus dem Jahre 1979 steigen. Müssen ihn aber alleine fahren lassen, denn Rosa Richter hat eben die Praxis ihres Therapeuten betreten. Frau Richter, ich grüße Sie. Hallo. Hereinspaziert. Dankeschön. Wir folgen den beiden und schauen uns erstmal um. Der Praxisraum ist schlicht. Eine Bibliothek mit den einschlägigen Büchern eines Psychotherapeuten. Ein einsamer Gummibaum, der etwas Wasser vertragen könnte. Und so wie die Blätter des einsamen Gummibaums traurig Richtung Parkettboden schauen, schaut auch der bärtige Otto Schluchter, Mitte 50, schütteres Haar, Nickelbrille, auf Rosa, die seit 5 Minuten ohne Unterlass spricht. Ich meine, alle Künstler nagen am Hungertuch. Mhm. Schauspieler, habe ich gelesen, sind in Deutschland seit der Krise so arm, dass man in jedem Theaterstück Essen auf die Bühne inszeniert, damit sie wenigstens einmal am Tag eine warme Mahlzeit. Bildende Künstler sind in der Nahrungskette ja noch Ganz unten sind die Tänzer. Aber gut, die müssen nicht essen. Denen reicht ein Joghurt und eine Schachtel Zigaretten. Ich weiß das. Ich hatte ja mal einen. Aber dieser Micha. Sie haben ja gesagt, ich muss die Türe aufmachen. Raus aus mir. Ja. Und 2000 Euro für den armen Künstler ist das... Muss ich jetzt einen Anwalt? Oder was meinen Sie? Ich weiß, Sie meinen nichts. Sie haben in den letzten 11 Jahren noch nie irgendwas gemeint. Georgische Wurzeln, ich weiß nicht. Jedenfalls ein extrem intensiver Körpergeruch. Wie geräuchertes Holz. Und als wir beide die Skulptur so... Da haben wir uns berührt und... Herr Schuchter... Nein, er ist nicht eingeschlafen. Das tut er nie. Aber in letzter Zeit schweifen seine Gedanken ab. Wohin? Wir können nur spekulieren. Zum Stierfest nach Pamplona? Zum Formel-1-Rennen nach Monte Carlo? Vielleicht denkt er aber auch einfach an seine Frau Mathilda, die vor 3 Tagen ausgezogen ist. Das Schweigen ihres Mannes lähmt sie. In der ganzen Zeit der Krise hat er vielleicht 3 Sätze gesprochen. Beim eben erwähnten... Herr Schluchter? Da hat er sich wieder im Griff und sagt... Ja. Es geht nicht. Ich kann die Skulptur nicht... Ich kann sie nicht in der Galerie lassen. Wenn meine Chefin zurückkommt und darf ich sie eine Zeit lang hier lassen? Der überrumpelte Therapeut erwidert nichts. Derweil ist seine Patientin aus der Praxis verschwunden. Auf dem Fenstersims steht nun das abstrakte Kunstwerk. Was ist das denn? Ich muss aufhören. Endgültig. Wir müssen ihn mit seinen Gedanken über sein Karriereende alleine lassen. Denn bei Luise... die seit Stunden auf ihren Mann wartet, der als nicht rauchender Werbefachmann nach Hause kam, um als kettenrauchender Josef Beuys das Haus zu verlassen, hat es eben 2-mal geklingelt. Aha, 3-mal. Kai, bist du das? Herr Bronski. Boah, ist der. Wer? Wer, der Papst, ihr Mann. Er ist Zigaretten kaufen. Ach so. Ich wusste nicht, dass er raucht. Ich auch nicht. Frau Altmann. Bronski hält inne. Soll er die Wahrheit sagen, die wir im Übrigen auch nicht kennen? Nein, er entscheidet sich für eine erfolgversprechendere Clint Eastwood-Variante. Diese Skulptur, das ist ein Geschenk von einem guten Freund von mir. Carlos. Kolumbien. Was für eine... Wovon sprechen Sie? Bronski zückt sein Handy und zeigt ihr ein Foto. Diese Skulptur, ja. Sie kann Tod und Verderben bringen. Verstehen Sie mich jetzt? Und was hat mein Mann damit zu tun? Frau Altmann, ich werde Ihnen jetzt etwas flüstern. Heute früh bekomme ich ein Paket aus Bogota. Okay. Ich mache es auf, entnehme ihm diese Skulptur, stelle sie auf den Tisch... Da platzt ihr Mann herein. Dann muss ich für 2 Minuten raus. Und als ich wiederkomme, ist ihr Mann verschwunden. Mit ihm die Skulptur. Sie meinen... Also Kai kann das Wort Diebstahl nicht mal buchstabieren. Wenn er überhaupt etwas konnte, dann buchstabieren. Auf Wiedersehen, Herr Bronski. Nein, ich will das Ding morgen früh auf meinem Schreibtisch sehen. Ja, sonst... Sonst was? Frau Altmann, kennen Sie den Film mit dem Pferd? Der Film mit dem Pferd? Und da gibt es diese Szene. So ein Typ liegt im Bett. Al Pacino oder Marlon Brando oder ich weiß nicht mehr. Der andere, wie heißt er nochmal? Jack Nicholson? Nein, egal. Er schläft. Mit einer Blondine. Oder ohne. Jedenfalls... Irgendwas weckt ihn. Er tastet um sich, spürt eine Flüssigkeit, zieht die Hand raus. Blut. Dann reißt er die Bettdecke weg. Und was liegt da? Die aufgeschlitzte Blondine. Schön wär's, ne? Der abgeschnittene Kopf von seinem Lieblingspferd. Oh. Wiedersehen. Moment. Sie sagten über meinen Mann, wenn er etwas konnte, dann buchstabieren. Warum der Imperfekt? Morgen, Frau Altmann. Morgen. Und das ist ein Angebot, das Sie mir nicht abschlagen können. Bis jetzt lief Luises Ehe im Großen und Ganzen supi, wie sie gerne nach ein, zwei Pikolöchen behauptet. Jetzt leert sie in einem Zug ein gut gefülltes Glas Marillenschnaps aus einer seit Jahren nicht geöffneten Flasche. Nach 20 Jahren bricht nicht nur Josef Beuys aus ihm heraus, sondern die linke Hand von Carlos. Kolumbien. Der Pate. Natürlich. Drogen. In der Skulptur. Mit zitternder Hand greift sie zum Handy, wählt die Nummer ihres Mannes. Doch Kai Micha hat sein Mobiltelefon ausgeschaltet. Er hat keine Zeit für Anrufe einer hysterischen Ehefrau. Er hat das Haus verlassen und ist in seinen 12 Jahre alten Renault Megane Kombi gestiegen. Das Gefühl, das Gaspedal weiter zu drücken als gesetzlich erlaubt, erregt ihn und er wird zack, zack, zweimal geblitzt. Zack, oh, dreimal. Es ist mir egal, ihr Arschlöcher! Schreit er aus dem offenen Fenster und jagt kurz vor Ladenschluss zum nächsten Baumarkt. Hier lässt er sich beraten, allerdings nicht als ambitionsloser Kai, sondern... Natürlich kann ich schnitzen, sonst würde ich ja nicht fragen, haben Sie Schnitzholz? Micha verlässt mit 3 kopfgroßen Eichenkuben den Baumarkt, setzt sich ins Auto und braust los. Cause I'm happy, clap along if you be like happier than a roof. And I'm happy to clap. Der englische Text ist etwas zu kompliziert. Also trällert er because I'm happy, tätschelt dabei unrhythmisch das Lenkrad und muss dabei an Rosa denken. Er fischt sein Handy aus seiner Jackentasche, googelt. Wow. Rast fast in eine Baustellenabsperrung, findet die Telefonnummer und spricht auf den Anrufbeantworter. Hallo, this is Michael Sobrino speaking. Paarlaufen 2, remember? Ich wollte nur sagen, dass ich hab Paarlaufen 3. 3, yes! Ich komme morgen gegen Mittag vorbei. Das ist eine Drohung. Er liegt auf und wundert sich über sich selbst. Das ist doch Quatsch. Wie viel echtes Micha-Potenzial steckt überhaupt in Kai? Das werden wir gleich sehen. Denn er ist am Ziel angelangt. Sein alter Kumpel Boris Q&A, also Question and Answer, ist natürlich sein Spitzname. Er arbeitete vor Jahren bei Bronski, mit dem er übrigens immer noch befreundet ist, bis er eines Tages einen eigenen YouTube-Kanal gründete, in dem er Tipps für Heimwerker-Anfänger gibt und dabei billig Bohrmaschinen anpreist. Ist diese Maschine falsch? Nun also klingelt es Sturm bei ihm. Kai Altmann? Bist du das? Du bist es! Ist was Schlimmes passiert? Es ist was Schlimmes passiert. Wieso? Weißt du schon? Wieso weißt du schon? Ich weiß gar nichts. Kai, beruhigt, dass Q&A nicht weiß, was er nicht wissen sollte, also weder von der Kündigung noch von dem Diebstahl, deutet auf seinen Holzklotz. Brauchst du eine Werkstatt? Du brauchst. Kai folgt ihm in einen Keller. Schleifmaschine, muss ich dir das erklären? Muss ich. Stichsäge. Was muss man beachten? Sie nicht mit Druck führen, sondern leicht. Naja, wie wenn man einer Frau mit den Fingern den Rücken runterfährt. Den Worten Finger, Rücken und runterfahren öffnet sich vor Kais Augen kein Bild einer schneidenden Stichsäge, sondern die perfekt geformte Wirbelsäule von Rosas entblößtem Rücken. Und während Q&A das Auswechseln des Sägeblattes erklärt, erlauben wir uns, ein Auge in Rosas Schlafzimmer zu werfen. Beziehungsweise in ihr ehemaliges Kinderzimmer. Sie wohnt nämlich bei ihren Eltern. Seit Jahren sucht sie eine eigene Wohnung. Doch mit ihrem Gehalt könnte sie sich eine 3-Zimmer-Wohnung in Zwickau leisten. Sie arbeitet aber in Berlin. Ihr Schlaf ist unruhig. In ihre Traumwelt wollen wir aus Gründen der Diskretion nicht eindringen. Doch was ist das? Sie fasst sich an den Rücken. als ob eine unsichtbare Hand sie berührte. Ein nur uns hörbares entweicht ihr. Aha, zwei. Wir wenden schnellstens unseren voyeuristischen Blick von ihr ab und kehren zurück zu unseren Handwerkern, die dabei sind, die fünfte Flasche Bier zu köpfen. Apropos Spanplatte, warum willst du um die Uhrzeit anfangen zu schnitzen? Diesmal wartet Kai die Antwort nicht ab. Ich habe da eine Galerie, die kauft mir alles ab. Nach meinen Berechnungen müsste ich 2 Skulpturen pro Woche schaffen, ja? Für 2.000 Euro das Stück. So, das sind 16.000 im Monat und das ist einfach mal eine 500.000 im Jahr. Weißt du, wie viel 12 mal 16.000 sind? Keine halbe. Ja, es ist aber die Wertsteigerung. Es geht um die Wertsteigerung. Ja? Zum Beispiel dieser Hase von Jeff Koons. Für 91 Millionen ist er verkauft worden. Ein Hase. Wofür brauchst du 91 Millionen? Schau mich an. Ich verkaufe Bohrmaschinen, von denen ich weiß, dass sie am Tag nach Ablauf der Garantie den Geist aufgeben. Und weißt du was? Das macht mich happy. Ich fange mal mit einer Skizze an. Kai greift zum Bleistift und bricht in Tränen aus. Wenn du wüsstest, Boris. Aber Boris Q&A will es nicht wissen. Er gibt seinem Kumpel einen Klaps auf die Schulter und überlässt ihn seinem Schicksal. Ein beunruhigender Anblick. Fucking Hase! Fucking Hase! Und nun erlauben wir uns einen Zeitsprung nach vorne. Warum? Weil wir es können. Und weil uns die Neugierde packt. Denn eben betritt unser Therapeut Otto Schluchter um die Mittagszeit den Zoo, genauer gesagt das Terrarium, wo er sich auf eine Bank setzt, zu seiner Aktentasche greift und ein geheimnisvolles Etwas in Seidenpapier eingewickelt herauszieht. Ein Sandwich. Wie antiklimaktisch. Verärgert wollen wir den muffigen Raum verlassen, als Luise erscheint. Ihre Augen sind gerötet. Sie schaut sich um. Wir erinnern uns, wie sie ihrem Mann heimlich in den Zoo gefolgt ist. Sie beißt sich auf die Lippen, stellt sich neben Schluchter. Darf ich? Er nickt. Sie setzt sich neben ihn. Schweigen. Otto öffnet das Sandwich, schaut kurz rein, schluckt und klappt es zu wie ein langweiliges Buch. Dieses Sandwich ist der Untergang der Zivilisation. Keine Tomate, keine Butter. Keine Mayonnaise. Unfassbar. Luise, sonst immer schlagfertig, fällt dazu nichts ein. Manchmal hilft reden. Entschuldigung. Ein Verlegenheitsbiss in den Untergang der Zivilisation. Und dann? Wir müssen nicht, wenn wir nicht wollen. Mein Mann ist... Oh. Das tut mir leid. Wann? Gestern Abend. Das ist schmerzlich. Er war immer so. Und dann plötzlich Drogen vermutlich. Er kam öfters hierher. Über Mittag. Sie schaut ihn von der Seite an. Ist dieser Mann vielleicht... Hat Bronski nicht die Mafia erwähnt? Wenn Sie möchten. Ich habe eine Praxis. Ganz in der Nähe. Er drückt dir eine Visitenkarte in die Hand. Noch ein Biss, dann. Also. Ich. Die Arbeit ruft. Die Arbeit ruft gar nicht. Heute ist ein freier Nachmittag. Sichtlich verärgert verlässt er den Zoo. Ich habe eine Praxis. Ganz in der Nähe. Otto, nein. Nicht noch ein Drogendealer-Drama. Schweren Herzens lassen wir Luise mit Varanen, Geckos und vielen Fragen alleine und kehren zurück in die frühen Morgenstunden zu Rosa. Die unsichtbare Hand, die ihr den Rücken streichelte, hat sie geweckt. Seitdem wälzt sie sich hin und her, bis sie es nicht mehr aushält, aufsteht und Richtung Küche geht. Vor der offenen Schlafzimmertür ihres Vaters bleibt sie stehen. Wovon träumt dieser emeritierte C3-Literaturprofessor? Der von der Mittagsglut gequält, Kant? Den Grund Kafka? Zerwühlt mit spitzigem Geweih. Oder von Artischockenfeldern in der Bretagne? Rosa tritt in das Zimmer. Papa, es tut mir leid, aber ich kann nicht mehr bei euch. Mit euch. Ich ertrage es nicht. Ich muss endlich alleine. Sie küsst ihn auf die Stirn, geht wie von Geisterhand geführt statt in die Küche in die Bibliothek, greift nach dem ersten Buch auf dem obersten Brett, Dante Alighieri. Die Bücher sind alphabetisch geordnet, hält die göttliche Komödie mit dem Buchrücken nach oben, schüttelt das Werk kurz durch, stellt es zurück, nimmt den nächsten Band, schüttelt ihn. Weiter geht es mit Brecht, Camus, Dickens, Eichendorff. Die ganze Weltliteratur wird durchgeschüttelt, bis Rosa fündig wird, und zwar bei Karl Marx. Ausgerechnet in Lohnarbeit und Kapital ist ein Loch ausgeschnitten und darin... Ach, Papa, ich wusste es. Du bist mir nicht böse, oder? Natürlich ist er es nicht. Er schläft ja. Rosa nimmt 4 500er-Scheine heraus. Aha, 5, 6, 8, 10. Stellt das Buch zurück an seinen Platz, eilt die Treppe hinunter, verlässt das Haus und geht zu Fuß in die Galerie, wo sie sich auf eine Isomatte legt und sofort einschläft. Zurück zu Kai. Gegen 9 Uhr morgens hört er seinen Anrufbeantworter ab, arbeitet wie besessen weiter. Kai, Bronski war da und hat irgendwas von abgeschnittenen Pferdeköpfen erzählt. Du hast eine Skulptur gestohlen? Wie voll mit... Kai, wenn du in irgendwelche Mafia... Wenn du verwickelt bist in... Bring die Skulptur mit den Drogen zu Bronski zurück und komm nach Hause. Spätestens beim Wort Mafia passiert es. Das Kerbschnitzmesser rutscht Kai aus der Hand und landet in seinem linken Handballen. Er streckt den Arm in die Luft, atmet tief ein und aus. Dann, als er das Blut auf seinen Erstlingswerk tropfen sieht... Blut auf Holz. Das ist es. Jeff Koons, pass auf. Nach Beendigung seines Oeuvres öffnet er eine Schublade nach der anderen. Doch statt eines Erste-Hilfe-Koffers findet er eine Pistole. Genauer gesagt, eine Glock 26, 9 mm. Wenn Sie nicht schießen, wer dann? Kai allerdings erinnert sich nicht an die Werbung. Er sieht nämlich eine weitere Pistole. Und noch eine und... Q&As scheinbar nicht nur Bohrmaschinenverkäufer. In Kais Bier- und blutvernebelten Hirn dröhnt es nun. Soll er nicht doch zu Luise? Was, wenn sie in Gefahr ist? Mafia, Drogen in der Skulptur. Quatsch. Bist du immer noch da? Du bist immer noch da. Bin schon weg. Unbemerkt verschwindet die Waffe in Kais Jackentasche. Er fährt zur Galerie. Was? Kommen Sie rein. Micha sieht gespenstisch aus. Blut auf seinem Hemd. Er riecht anders als gestern. Kein geräuchertes Holz, Bier. Micha, was ist passiert? Ich habe diese Skulptur hier. Das muss man verbinden. Sie nimmt ihn bei der Hand. Inzwischen steht Luise, die zuvor alle Galerien der Stadt abgeklopft und schon aufgegeben hatte, vor dem Fenster und sieht die beiden gerade noch ins Hinterzimmer verschwinden. Er ist nicht nur Joseph Beuys und die linke Hand von Al Capone. Er ist wie alle. Oh! Oh! Nein, das ist nicht, was Luise sich einbildet. Das ist Kai, dem Rosa mit ihren etwas zu langen Fingernägeln in die Wunde gedrückt hat. Entschuldigung. Ich habe eine neue Skulptur dabei. Ich weiß. Wie? Vorsicht. Wie finden Sie sie? Anders. Anders? Als die andere. Nehmen Sie sie? Und wieder ein Blick. Wie bei der ersten Begegnung. Kai Micha nähert sich ihr. Doch plötzlich sieht er nicht mehr Rosa, sondern in ihren Augen spiegeln sich die Tate Modern Gallery in London, das MoMA in New York. Ein Champagnerempfang, auf dem er sich in aller Bescheidenheit verbeugt und den Illusionen einer Kuratorin lauscht. Straight from Berlin, the great talent of our time, Michael Zorino. Und Rosa hat ihn frisch verbunden, das Hemd wieder angezogen und ihm 2000 Euro in die Hand gedrückt. Als sie sich an seinen nackten Oberkörper erinnert und sich ihre Härchen auf ihren Unterarmen hochstellen, kann sie nicht anders. Willst du nicht bleiben? Ja, nein, ich komme wieder. Sie hilft ihm, die Jacke anzuziehen. Oh. Ah. Entschuldig. Was ist das denn? Nichts. Nichts? Natürlich ist es nicht nichts. Es ist die Pistole, die ihm aus seiner Jackentasche gefallen ist. Ich glaube, es ist besser, Sie gehen jetzt. Nein, sie gehört mir nicht. Ich wurde überfallen. Es ist mir gelungen, ihm die Waffe zu entwenden. Ein Marokkaner, vermutlich Drogen. Es ist ihm rausgerutscht und er schämt sich für seine rassistische Lüge. Aber die Worte sind gesagt. Wie kommt er da raus? Und dann habe ich gedacht, vielleicht ist dieser ja auch nur ein armer Kerl, der eben... Ich wollte zuerst zu dir, bevor... Bitte gehen Sie! Aber jetzt sofort! Er schleicht aus der Galerie, an seiner Frau vorbei, die ihm entgeistert nachschaut. Die Pistole hat sie nicht gesehen, sondern etwas ganz anderes, vor ihrem geistigen Auge. Drogen. Mafia. Sex. Unglaublich. Kai setzt sich ins Auto und bleibt reglos sitzen. Und Rosa? Ich habe meine Tür einem bewaffneten Kunstganoven aufgemacht und jetzt steht Luise in der Tür. Frau Neumeier? Richter, Rosa Richter, ich arbeite hier nur. Ich interessiere mich für eine Skulptur. Holz. Paarlaufen 2. Ah, sie wurde mir gestohlen. Oh, es war eine Leihgabe eines kolumbianischen Geschäftsmannes. Verstehen Sie? Nein. Dieser Geschäftsmann handelt nicht mit Ananas. Ah. Er handelt mit Drogen. Oh. Ich fasse zusammen. Skulptur, Kolumbien, Drogen, Sex. Ich schaue dann morgen früh noch mal vorbei. Da bin ich nicht da. Sind Sie? Kennen Sie den Film Der Pate? Nein. Da gibt es eine Szene mit einem abgetrennten Pferdekopf in einem Bett. Das wollen Sie doch nicht, oder? Ach, übrigens, der ältere Herr, der eben bei Ihnen war. Micha? Der ist doch nicht alt. Micha? Sovrino? Ja, das ist mein Mann. Oh. Morgen früh. Micha Sovrino. Luise starrt wie versteinert ins Nichts. Dann steigt sie in ihr Auto. Da fällt ihr die Visitenkarte Otto Schluchters wieder ein. Vorwürfe, Frau Altmann, die macht man sich beim Tod eines Liebsten immer. Mein Mann ist nicht tot. Natürlich nicht. Er hat eine Affäre mit einer Drogendealerin. Daran stirbt man nicht. Er ist nicht tot. Haben Sie mir im Zoo nicht gesagt, was? Nein. Was machen Sie eigentlich mittags im Zoo? Haben Sie und mein Mann... Frau Altmann, wir sind hier, um über Sie zu sprechen. Aber ich darf Sie beruhigen, ich kenne Ihren Mann nicht. Ich wollte nur in Ruhe mein Sandwich essen. In der Tat, es beruhigt Luise. Und während sie etwas zusammenhangslos zu erzählen beginnt, lesen wir, was der Therapeut auf ein Post-it kritzelt. Aufhören, aufhören, aufhören. Erzählen Sie weiter. Der Chef von meinem Mann, also der aus der Werbeagentur, also Bronski, behauptet, Kai, beziehungsweise Micha, weil er ja Boys in sich entdeckt hat, habe sie geklaut und ich denke, das ist alles meine Schuld. Stiehlt seinem Chef, der mit der kolumbianischen Ndrangheta unter einer Decke steckt, eine Skulptur. Was für eine Skulptur? Die Skulptur. Seit einer halben Stunde spreche ich von nichts anderem. Schluchter beginnt zu ahnen. Er geht zum Fenster Sims, wo Rosa die Skulptur abgestellt hat. Aufhören. Was? Nichts, nichts. Ich... Ist sie das nicht? Was? Na, auf dem Fenster Sims. Die gehört einer Patientin. Das ist sie. Ich habe das Foto gesehen. Geben Sie sie her. Das ist ein Geschenk einer Galeristin. Die Nymphomanin betrügt meinen Mann mit ihrem Therapeuten? Her damit. Frau Altmann. Ihre Stunde ist abgelaufen. Sie drohen mir? Ich meinte... Wissen Sie, wie das ist, morgens mit einem Pferdekopf aufzuwachen? Einen Moment bitte. Und während Schluchter völlig verwirrt, er hat kein Wort dieser konfusen Geschichte verstanden, Rosa öffnet, die verzweifelt um einen Nottermin gebeten hat... Guten Tag. ...steckt Luise... Hereinspaziert. ...die Skulptur in ihre Handtasche. Was ist das denn? Ich muss dringend was essen. Sie geht am Schreibtisch vorbei. Da fällt ihr eine Patientenakte auf. Rosa Richter. Die Schnepfe von der Galerie. Ha, das wird ja eine interessante Lektüre. Luise verstaut sie ebenfalls in ihrer Tasche und verlässt die Praxis durch die Hintertür. Luise Altmann? Wissen Sie, wer am Apparat ist? Wissen Sie nicht. Aber wenn ich Ihnen sage, dass Ihr Mann mich Q&A nennt, dann klingelt es vielleicht bei Ihnen. Boris? Der Kollege von... Ex-Kollege. Und wissen Sie, was ich trinken möchte? Als Kamerad Ihren Mann daran hindern, Gebrauch von meiner Glock 26 zu machen. Glock 26? War das nicht der Werbespruch? Wenn Sie nicht schießen, wer dann? Es stimmt also. Mafia. Haben Sie gerade was von Mafia gesagt? Haben Sie nicht. Schauen Sie in der Galerie Neumeier vorbei. Da... Hallo? Hallo? Aufgelegt. Kai, jetzt ist Schluss. Wir haben leider keine Zeit, ihr zu folgen. Die Ereignisse überstürzen sich. Wir müssen zurück zu Dr. Schluchter, wo sich eine überraschende Wende anbahnt. So, Frau... Richter. Rosa Richter, seit 11 Jahren. Ja, natürlich. Der Therapeut sucht panisch Rosas Akte. Ich weiß nicht mehr weiter. Jetzt stellt sich heraus, Micha ist nicht nur verheiratet, er läuft mit einer Waffe durch die Gegend. Aber warum verkauft er mir dann eine Skulptur voll mit Drogen und... Sie schreiben gar nichts auf? Sonst schreiben Sie immer. Ich sehe das nämlich in der Spiegelung des Fensters. Hä? Warum schreiben Sie nichts? Hallo? Gut, Frau Richter. Sehr gut. Sie öffnen sich. Raus. Das muss alles raus. Alles muss raus? Ich bin doch kein Sommerschussverkauf. Sie haben mich aufgegeben. Natürlich. Kein Mensch bleibt 11 Jahre bei seinem Therapeuten, außer Woody Allen vielleicht. Aber bei dem lohnt es sich. Der macht dann wenigstens was draus. Ich will die Skulptur zurück. Ich muss sie ihm zurückgeben. Natürlich. Moment. Das gibt's nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich sie Ihnen überhaupt... Gestohlen! Ich habe sie nicht gestohlen! Wie können Sie nach all dem, was ich Ihnen... Oh! Sie steht auf, wirft den Gummibaum um, verlässt, wir vermuten, zum letzten Mal das Zimmer. Während sie die Treppe hinunterstürmt, greift sie zu ihrem Handy und wählt Kai Michas Nummer. Rosa, wie schön, dass du... In einer halben Stunde in meiner Galerie... In einer... Ach, da kann ich leider nicht. Doch, können Sie... Während wir uns fragen, was Rosa im Schilde führt, schauen wir bei der Agentur Bronski vorbei, wo Luise eben das Büro betreten hat. Bronski sieht blass aus. Nach einer Dreiviertelflasche Kentucky Straight Bourbon ist das vielleicht nicht besonders verwunderlich. So, 10.000, Herr Bronski, dann kriegen Sie Ihre Skulptur zurück. Was macht Sie denn so sicher, dass sie mir so viel wert ist? Oh, ich kenne den Kunstmarkt. Und sonst hätten Sie mir ja nicht gedroht. Mit Pferdeköpfen und... Was ich könnte ich? Zur Polizei... Könnten Sie. Sind Sie aber nicht. Das beweist, dass Sie... Dass ich ihn schütze. Ja, ich bin ja kein Unmensch. Er hat genug Schwierigkeiten ohne Arbeit und so. Wie? Oh, hat Ihnen nicht gesagt? Sie haben ihn... Naja, Krise. 20.000. Bronski schweigt, Schweißperlen auf seiner Stirn. Seine rechte Hand zittert leicht. Ist alles in Ordnung? Mhm. Ja, doch, ja. Wo waren wir? Luise, eben noch Maria Stewart, ist verunsichert. Was passiert da gerade? Zucker. Bitte? Auf dem Regal. Traubenzucker. Luise reicht Bronski den lebensrettenden Süßstoff. Das? Danke. 30.000. Bronski schnauft, schaut lange zur Decke, dann... Gut. Heute Abend. 20 Uhr. Luise stutzt. Hat sie sich verhört? Hat der Traubenzucker zu diesem plötzlichen Sinneswandel geführt? War es überhaupt Traubenzucker? Luise verlässt das Büro, setzt sich ins Auto. Jetzt, Kai. Kommst du zurück? Sie spricht ihm auf den Anrufbeantworter. Kai, mein Liebling, du willst ein neues Kapitel aufschlagen? Ich respektiere das. Tu, was dein Herz begehrt. Das Herz hat seine Gründe, die der Verstand nicht kennt. Letzteres ist ein Satz aus ihrem letzten Roman, den sie einem chinesischen Glückskeks entnommen hat. Nur mit der Mafia, Kai, ist wirklich nicht zu spaßen. Bitte komm nach Hause. Ich habe nämlich die Skulptur für 30.000 Euro an Bronski zurückverkauft. Doch Kai hört nicht den Anrufbeantworter, sondern... Ihre Frau behauptet, sie würden mit Drogen dealen. Rosa, sehe ich wie ein Dealer aus? Sie sprach von Kolumbien, Pferdeköpfen, von Mafia. Sehe ich wie ein Mafioso aus? Sie hatten eine Waffe dabei. Ja, aber das habe ich doch schon erklärt. Wer bist du? Was willst du von mir? Ich... Gerade als Kai sich hier öffnen will. Ich bin... Als er bereit ist, sich des Gewichts der Lüge zu entledigen. Ist das nicht interessant? Das ist tatsächlich interessant. Da lasse ich einmal meinen alten Kumpel Kai Altmann in meiner Werkstatt vor sich hin basteln. Und was vermisse ich, als ich zurückkomme? Ich vermisse meine Glock 26. Darf ich fragen? Er darf fragen, kommt aber nicht dazu. Denn Kai stößt ihm brutal zur Seite. Q&L knallt mit dem Kopf gegen den Metallrahmen des bereits erwähnten Bildes mit den Streifen für 3.000 Euro und verliert das Bewusstsein. Allerdings nur für kurze Zeit. Denn schon bückt sich Rosa über ihn und ihr Atem weht ihm aufweckend in die Nase. Oh. Stimmt es, dass dieser Kai Ihnen eine Pistole entwendet hat? Darf ich sie? Klappe! Er versucht aufzustehen, sackt zurück auf den Boden, vielleicht ein Trick. Sie hilft ihm, eine fatale Entscheidung, denn Q&A, der zum ersten Mal in 3 Jahren einem weiblichen Körper nicht nur virtuell begegnet, drückt Rosa etwas zu fest an sich, welche intuitiv nach dem 3 Kilo schweren Jeff Koons Fotoband greift, der nun auf Q&As Kopf landet. Rosa fasst in seine Innentasche, wo sein Handy klingelt und wo sie auf etwas Kaltes, Metallisches stößt. Eine Pistole. Hervor zieht sie jedoch erstmal das Handy. Hallo? Boris? Wer ist da? Wie, wer ist da? Bronski, ich muss Boris sprechen. Der ist gerade unpässlich. Unpässlich, ja. Sagen Sie ihm, es gibt Ärger mit Kai. Er soll seinen Arsch bewegen und spätestens um 20 Uhr ins Büro kommen. Kai? Altmann. Und er soll seine 26er-Freundin mitbringen, okay? Was Bronski unter seiner 26er-Freundin versteht, wird Rosa sofort klar. Und sie kombiniert. Na, warte. Bevor wir zum Showdown kommen, und er wird kommen, wollen wir noch ein letztes Mal zu Luise nach Hause. Sie sitzt auf ihrem Sofa und schlürft den 3. Gin Tonic mit Betonung auf Gin. Kai! Wo ist die Skulptur? Diese Rosa... Ist das dein Ernst? Es ist ihr rausgerutscht. Sie wollte es nicht ansprechen, bereut es sofort und befürchtet das Schlimmste. Was sagst du? Nichts, nichts, mein Liebling. Wir fahren um 8 zu Bronski und da findet dann die Übergabe statt. Wo ist die Skulptur? Luise zieht das Objekt, das so viel Unglück und Verwirrung gestiftet hat, aus ihrer Tasche, stellt es auf den Couchtisch. Kai versteht die Welt nicht mehr. Gestern hat er das Ding für 2.000 Euro einer Galeristin verkauft. Und heute verkauft seine Frau es für das 15-fache an ihren Besitzer zurück. Woher hast du die? Kai, du hast jahrelang ein großes Geheimnis vor mir versteckt. Darf ich heute ein kleines für mich behalten? Luise, sind da wirklich Drogen drin? 30.000 Euro, Kai! 30.000! Kai streckt seine Hand nach der Skulptur aus. Das Ehepaar schaut sich an. Luise, wir fahren jetzt. Ich liebe dich. Micha erwacht. Let's go, let's go, let's go! 3-mal. Frau Altmann, wir hatten gesagt 20 Uhr, ich warte noch auf meinen Geldboten. Was für ein... Oh, ich sehe, Sie haben den Herrn Gatten zur Verstärkung mitgebracht. Hm? Her mit den Mäusen. Her mit den Mäusen, ist es Ihr Ernst? Ich bitte Sie, Herr Altmann, gleich sagen Sie noch, Harry, fahr schon mal den Wagen vor. 40.000 Euro, so viel kostet 1 Kilo reines Kokain heute. Was für Kokain? So, Hände hoch! Kai, woher? Steck das Ding weg, bitte, Kai. Ja, bitte. Doch in dem Büro steht nicht Kai, sondern der wiederauferstandene Micha Sovrino. Und der drückt seinem ehemaligen Chef die Pistole an die Gurgel. Du rückst jetzt diese Drogendollar raus. Kai entsichert die Pistole. Ich hab keine Ahnung, wie sie auf Drogen kommen. Und was ist mit Mafia? Pferdekopf im Bett? Kokain? Hä? Das war nur Drogen. Ich brauche die Skulptur. Unbedingt. Ja, und warum? weil mein Cousin in Kolumbien beim Aufräumen auf dem Dachboden seines Urgroßvaters, da ist er auf eine Kiste gestoßen. Und? Und? Darin lag diese Skulptur und an die Skulptur geheftet war ein Briefumschlag mit einer Notiz von Percy Fawcett unterschrieben. Der Percy? Wer? Percy Fawcett. Ich erwähne ihn in meinem Roman Leonies letzte Reise. Er war ein Forscher, der auf der Suche nach der legendären Stadt Z 1925 verschwand. Ja, und was stand auf dem Umschlag? Nur wenn er die Pistole wegmacht. Kai, bitte. Kai zieht die Pistole zurück, zielt aber auf Bronskis linkes Auge. Da stand Percy Fawcett's map to see. Do not open before my death. Ja, und dann? Als ich die Skulptur untersuche, höre ich sowas wie... Ja, ja, genau. Das Ding hat Kräfte, von denen wir nichts ahnen. Und darum will ich mit ihr und der Wegbeschreibung zur Stadt Z in den Amazonas. Auf die Suche nach der verschollenen Stadt Z. Ja. Kai. Ich glaube ihm kein Wort. Jetzt raus mit der Kohle. Ich überweise sie hin. Okay. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Ich will das alles in bar. Und zwar sofort. Ja, ja, genau, sofort, ja. Ich zähl bis drei. Eins. Ja, dann schießen Sie doch, Herr Altmann. Was Verrücktes. Jetzt ist die Gelegenheit. Zu spät. Es gibt keine Gelegenheit. Denn Rosa hat den Raum betreten. Q&A's Pistole im Anschlag. Waffe runter! Rosa? Wer ist das denn? Micha, ich will mein Geld zurück, das sie für ihr dreckiges Drogengeschäft... Es gibt keine Drogen, Rosa. Ha! Die nächste Lüge! Bronski, Finger weg von der Skulptur! Kai, du nimmst jetzt diese Waffe runter. Mit etwas zu viel Elan reißt Luise Kais Arm runter. Der drückt ab. Panisch drückt auch Rosa. Und wir folgen in Zeitlupe den beiden Geschossen, die sich in die Skulptur bohren, die, so glauben wir es jedenfalls deutlich zu hören, einen letzten Seufzer von sich gibt. Dann, puff, eine houdinische Dunstwolke und das Objekt, nach dem alle gegiert haben, löst sich in Luft auf. Der Rest ist Schweigen. Wir entschuldigen uns für dieses etwas abgelutschte Zitat, aber es sagt nun einmal mehr als 1000 Worte. Etwas müssen wir allerdings noch hinzufügen. Denn nach diesem überraschenden Finish fragen wir uns, werden Kai und Luise zusammenfinden? Sie werden. Luise wird Rosas Patientenakte, die sie Schluchter entwendet hat, in einen Roman verpacken und damit die Spitze der Bestsellerliste erobern. Derweil Kai unter dem Künstlernamen Micha Sovrino ein neues Leben beginnen wird. Rosa wird bei Otto Schluchter einziehen, allerdings erst nachdem er von einem Schweinetransporter überfahren wurde. Zuvor wird er nach seiner Scheidung ihr sein gesamtes Vermögen vererben, was ihr erlauben wird, eine eigene Galerie zu eröffnen. Und Bronski? Wir erinnern uns an den Lottoschein, der zu Beginn auf seinem Tisch lag. Er wird ihn einlösen, gewinnen und in den Amazonas fahren. Allerdings nicht auf der Suche nach der verschollenen Stadt Z, sondern auf Bitten seines Cousins als Arzt und Retter für eine blutende Lunge namens Regenwald. Nach seinem neuen Motto, dem wir uns gerne anschließen. Was Verrücktes tun. Was Verrücktes nicht für sich, sondern für die nicht Welt. Nicht für sich, sondern für die Welt. Blut auf Holz. Kriminalhörspiel von Jean-Michel Räber. Mit Miriam Abbas, Jonas Anders, Samuel Finzi, Thorsten Föste, Moritz Grove, Julia Nachtmann, Viktoria Trautmannsdorf und Gerdi Zint. Komposition Tobias Fethake. Ton und Technik Hermann Leppich und Christoph Richter. Regieassistenz Susanne Schütz. Regie Julia Hölscher. Dramaturgie Julia Gabel und Jakob Schumann. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2022.